Hier ist immer Soundcheck im Deutschlandfunk. Ich heiße Günther Jansen und bis 3 Uhr spiele ich weiter die Lieder von Nick Drake. Geboren 1948 in Rangoon, Burma, gestorben 1974 im mittelenglischen Tanworth in Aden. Zu Beginn der zweiten Stunde eben Hazy Jane 2 vom zweiten Album Brighter Later, eingespielt mit Gastmusikern. Eben zum Beispiel Dave Peck und Dave Mattex von Fairport Convention, dazu auch Richard Thompson, der zu der Zeit aber schon diese Band verlassen hatte. Brighter Later erschien in England am 1. November 1970. Nick Drake wohnte jetzt im Londoner Stadtteil Hampstead. Sein Studium in Cambridge hatte er schon ein Jahr vorher aufgegeben, kurz vor Erscheinen des Debütalbums. Er hatte also ziemlich viel, wenn nicht alles, auf die Karte Musik gesetzt, hatte eine hochgelobte erste Platte herausgebracht, die sich kaum verkaufte und war jetzt dabei, mit Brighter Later eine noch bessere Platte zu veröffentlichen, jedenfalls nach einhelliger Meinung der Kritik. Nur passierte wieder nichts. Simon & Garfunkel zum Beispiel verkauft Millionen, Cat Stevens ebenfalls, nur Nick Drake mal wieder fast nichts.